Deutschlandfunk Kultur Literatur. Er ist einer der großen britischen Gegenwartsautoren, Graham Swift. 1996 erhielt er bereits den Booker Prize und in der vergangenen Woche wurde auch sein aktueller Roman Mothering Sunday, in deutscher Übersetzung Ein Festtag, in Swifts Heimatstadt London mit einem der renommiertesten britischen Literaturpreise ausgezeichnet. Thomas David hat Swift in London besucht und über seine Arbeit an Ein Festtag und anderen Büchern befragt. Solange es noch eine einzige Geschichte gibt: Begegnungen mit Graham Swift. Hören Sie nun eine Sendung von Thomas David. Once upon a time, before the boys were killed, and when there were more horses than cars, vor langer Zeit, bevor die Jungen starben und als es mehr Pferde als Autos gab, bevor die männlichen Bediensteten verschwanden und die Bewohner von Upley und Bleachwood sich mit einer Köchin und einem Dienstmädchen begnügen mussten, hatten die Sheringhams nicht nur 4 Pferde im Stall, sondern auch ein echtes Pferd. Ein Rennpferd. Einen Vollblüter. It had been sold in 1915, when he had been 15 too. Ein nie gesehenes Pferd mit teurem Quartier und teurem Training. 1915 wurde es verkauft. Damals war er 15. Das war, bevor du hierher kamst, Jay. In Ein Festtag, seinem jüngsten, kaum mehr als 140 Seiten langen Roman, erzählt der englische Schriftsteller Graham Swift eine Geschichte aus alter Zeit. Im Mittelpunkt Jay, das junge Dienstmädchen Jane Fairchild und ihre Liebe zu Paul, dem nach dem Tod seiner beiden im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder einzigen Sohn der wohlhabenden Sheringhams. She would not later in life use with any readiness, if at all, the word stallion for a man. In Upley, dem Landsitz der Sheringhams, liegt Jane nach einem sonntäglichen Schäferstündchen auf Pauls Bett und sieht ihm zu, wie er nackt durch das sonnendurchflutete Zimmer geht, um seine Zigaretten zu holen. Zu keinem Zeitpunkt im Verlauf ihres Lebens, falls überhaupt jemals, verwendete sie leichtfertig für einen Mann das Wort Hengst. Aber das war er. He was 23 and she was 22. Er war 23, sie 22. Man konnte ihn auch als Vollblüter bezeichnen, obwohl das Wort damals genauso wenig wie das Wort Hengst zu ihrem Wortschatz gehörte. Damals kannte sie nicht so viele Wörter. It was March 1924. It wasn't June, but it was a day like June. In Ein Festtag erzählt Swift von jenem frühsommerlichen Tag im März, der schließlich Janes gesamtes Leben überstrahlen wird. Von der märchenhaften Entwicklung des anfangs noch um Worte verlegenen Dienstmädchens zu einer gefeierten Schriftstellerin. March the 30th, 1924. Once upon a time. 30. März 1924. Vor langer Zeit. He turned, and there, beneath the nest of dark hair and fully bathed by sunshine, were his cock and balls. Er nahm das Zigarettenetui, das Feuerzeug und einen kleinen silbernen Aschenbecher vom Toilettentisch und drehte sich um. Und da, unter dem Busch dunkler Haare, von der Sonne voll beschienen, waren sein Schwanz und seine Eier. Schlaffe, noch klebrige Anhängsel. Daddy, oh river, must you keep rolling, rolling into the People so busy makes me feel dizzy. Taxi lights shine so bright. Es war der 30. März, ein Sonntag. Es war Muttertag, der damals Mothering Sunday genannt wurde. Okay, so I'll see if I can find the box which would have Mothering Sunday. Lassen Sie mich nachsehen, ob ich den Ordner mit dem Manuskript von Ein Festtag finden kann. Might be this one. There we are. Once upon a time. Na bitte. Es war einmal vor langer Zeit. That's what it looks like. Pretty illegible. So sieht es also aus. Ziemlich unleserlich. Aber ich kann auf den ersten Blick erkennen, an welchen Stellen sich das Manuskript vom fertigen Buch unterscheidet. Once upon a time. Then it carries on before the war. Now that's not in the novel. So that vor langer Zeit. Und dann weiter? Vor dem Krieg. Das steht nicht im Roman. Diesen spezifischen Hinweis auf den Krieg habe ich später also weggelassen. Eine heruntergelassene Jalousie, die nur wenig Tageslicht ins Zimmer dringen lässt. Terrakottafarbene Regale voller Bücher, eine Reihe hochformatiger Archivboxen. Auf dem Kaminsims ein Foto seiner Frau, an den Wänden Fotos des verstorbenen Vaters. Im dunkelsten Winkel des Arbeitszimmers ein alter Lehnsessel. In seinem Haus im Londoner Vorort Wandsworth steht Graham Swift vor dem Schreibtisch, in seinen Händen das Manuskript von Ein Festtag. Swift ist der Autor von Waterland, des 1983 erschienenen, längst zum Klassiker avancierten Romans über einen in den Marschen der ostenglischen Fans aufgewachsenen Geschichtslehrer. And of course in Mothering Sunday there are no chapters, there are no numbers, there are just gaps. Ein Festtag hat keine Kapitel, nichts als die Abstände zwischen den Absätzen, nichts, das den Lesefluss anhält. Swift ist der Autor von Letzte Runde, des vom Tod seines Vaters inspirierten, 1996 mit dem Booker Prize ausgezeichneten Romans über vier Männer, die von London nach Margate pilgern, um die Asche eines verstorbenen Freundes im Meer zu verstreuen. But you can see generally what a mess it all is. Für Ein Festtag, seinen 10. Roman, erhielt der 1949 in London geborene Schriftsteller in Großbritannien die vielleicht besten Kritiken seiner Karriere. Ja, das ist interessant. I'm turning a page. Swift blättert in dem mit schwarzer Tinte auf liniertem Papier geschriebenen Manuskript. Er erzählt vom Beginn der Arbeit im Sommer 2014, unmittelbar nach Fertigstellung seines Erzählungsbandes England und andere Stories. If it's messy, that doesn't matter, sort it out later. But keep the drive of it going. Er spricht über den außergewöhnlichen, an seiner rechtsgeneigten, vorauseilenden Handschrift ablesbaren Drive der Arbeit an Ein Festtag. Das instinktive und freie, weder auf Notizen noch Entwürfe zurückgreifende Schreiben, das sich in der assoziativen, stark rhythmisierten Struktur des zwar an einem einzigen Tag spielenden, aber zwischen Rück- und Vorausblicken auf Janes beinahe 100-jähriges Leben wechselnden Romans widerspiegele. And rhythm is very important, whether it's the rhythm of a sentence or much bigger rhythms. Er beschreibt die Leichtigkeit und Freude der Arbeit, die vollkommen im Einklang gewesen sei mit der Lebensfreude, die die in einem Waisenhaus aufgewachsene Jane am Muttertag 1924 empfindet, als sie nackt durch das leere Anwesen der Sheringhams streift, nachdem Paul sich angezogen und sie verlassen hat, um in einem Hotel an der Themse seine begüterte Verlobte zum Lunch zu treffen. It was my quickest novel, no doubt about that. Das Ticken der Uhren und der Gesang der Vögel, der von draußen ins Haus dringt, während Jane durch die Zimmer geht. Die Sinnlichkeit ihrer Wahrnehmung, die Wärme und Helligkeit der Zimmer, die Schatten, die über ihre nackte Haut gleiten. Das pulsierende Leuchten der Landschaft, als Jane schließlich zurück zum Haus ihres Arbeitgebers radelt, der ihr etwas Schreckliches eröffnet, das ihrem Leben eine plötzliche Wendung gibt. In Ein Festtag schildert Swift nicht nur die heimliche Intimität eines unvergesslichen Tages. Er zelebriert auch die Erotik einer die feinsten Sinneseindrücke in sich aufsaugenden Sprache. Um genau das einzufangen, wie es am Ende des Romans heißt, was lebendig sein bedeutete. Swift sagt: Die Szene in Pauls Schlafzimmer und die Passagen, in denen Jane nackt durchs Haus geht, waren für mich schon beim Schreiben von einer unglaublichen Unmittelbarkeit und Präsenz. It was present when I wrote the novel. Having written a novel, it still feels present. Es fällt mir nicht schwer, mit meiner Figur dort zu sein. Vielleicht ist es mir in Ein Festtag auf besondere Weise gelungen. Aber auch früher schon hatte ich den Eindruck, dass es beim Erzählen von Geschichten vor allem darum geht, diese Unmittelbarkeit herzustellen. It's about making a narrative, a story which seemed to be about other people, become their story. Es geht darum, eine Erzählung, eine Story, die von anderen Leuten zu handeln scheint, zur Geschichte des Lesers zu machen. Ein Roman kann ein permanentes Präsens erschaffen und zugleich von der Vergangenheit und dem Heute erzählen, dem Hier und Jetzt, dessen Unmittelbarkeit etwa dem Geschichtslehrer aus Waterland so viele Schwierigkeiten bereitet. I know what you feel. I know what you think when you sit in your rows in attitudes of boredom. Ich weiß, wie euch zumute ist. Resentment, forbearance, desultory. Ich weiß, was ihr denkt, wenn ihr in den Bankreihen sitzt. In einer Haltung, die Langeweile, Trotz, Nachsicht, oberflächliche Konzentration ausdrückt. Ich weiß, was alle Kinder denken, wenn sie dem Joch des Geschichtsunterrichts unterworfen werden, wenn man ihnen die Vergangenheit löffelweise eintrichtert. Aber was ist mit dem Heute? Heute? Wir sind das Heute. But what about now? Now. We are now. What about now? I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. But what is this much adduced here and now? Aber was ist denn dieses viel zitierte Hier und Jetzt? Was ist diese undefinierbare Zone zwischen dem Vergangenen und dem Kommenden? Diese schwebende, luftige Gegenwart, in der wir uns ewig danach sehnen, in eine grenzenlose Zukunft zu fliegen? Graham is very much perceived as the writer of England and Englishness. Graham wird sehr stark als Schriftsteller wahrgenommen, der über England und Englishness schreibt. Vesna Goldsworthy. In Serbien geborene, seit Mitte der 80er Jahre in England lebende, mit Swift befreundete Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Und in gewisser Weise handeln sowohl Waterland als auch Letzte Runde, seine beiden wohl bekanntesten Romane, von unterschiedlichen Visionen dieser Idee des Englischen. Where Last Orders is very much a kind of disappearing working class England. In Letzte Runde geht es um ein im Verschwinden begriffenes England der Arbeiterschicht. Etwas, das mit dem Wandel zu einem multikulturellen Großbritannien untergeht. Es dreht sich in einigen seiner Romane um diesen entscheidenden Moment in der Geschichte, in der sich eine bestehende Ordnung verändert und man von dem, was verschwindet, gerade noch einen letzten Blick erhascht. How many times do we enter the here and now? How many times does the here and now pay us visits? Es ist das Hier und Jetzt, das sich schließlich als Märchen entpuppt und nicht die Geschichte, deren Inhalt zumindest für immer festgelegt und unveränderlich ist. Weil Grahams Romane aus einem flüchtigen, außerordentlich genau beobachteten Moment der Gegenwart auf das blicken, was gerade verschwindet und Vergangenheit Geschichte wird, haftet ihnen etwas Melancholisches an. Indeed, I perceived Graham's writing as a kind of quiet, melancholy narrative of vanishing. Ich habe Grahams Werk immer als eine melancholische Erzählung über ein im Verschwinden begriffenes England verstanden. Sehen Sie sich zum Beispiel Ein Festtag an, einen Roman, der in seiner Fähigkeit, diesen Augenblick zu erfassen, beinahe leuchtet. It's a melancholy moment because 1924. Es handelt sich um einen melancholischen Augenblick, weil der Erste Weltkrieg 1924 erst 6 Jahre zurückliegt und eine ganze Generation junger Männer in diesem Krieg verschwunden ist. Die Welt ist im Wandel. Und auch der Muttertag, an dem der Roman spielt, ist für viele Familien, die nicht nur ihre Söhne, sondern auch ihre männlichen Dienstboten verloren haben, nur mehr ein leeres Ritual. Während die Welt der Familie, für die Jane arbeitet, immer kleiner und enger wird, vergrößert sich ihre eigene stetig. Und diese im Hier und Jetzt des Sonntags im Jahr 1924 beginnende Entfaltung fängt Graham auf einzigartige Weise ein. Sein Interesse am sozialen Wandel einer Nachkriegsgesellschaft ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass er 1949 geboren wurde und im Schatten eines Krieges aufgewachsen ist, in dem sein Vater als Marineflieger gekämpft hat. Diese Generation ist vielleicht nach wie vor von der Härte und Entbehrung geprägt, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte. Als Großbritannien zwar siegreich aus dem Krieg hervorgegangen war, sich aber nicht als Sieger fühlte. Einer von uns sollte darauf hinweisen, man kann das Singen von Vögeln hören. Und irgendwo unter den verschiedenen Gesängen ist der Gesang von Feldlerchen. Dort oben am Himmel fliegt eine. Man kann sie hören, auch wenn man sie nicht sieht. Sie fliegen sehr hoch. Aber wenn man den Blick schult, kann man sie manchmal als kleine Punkte am Himmel erkennen. Das ist dann der Moment, in dem man in den Schlamm tritt. Wenn es welchen gibt. Graham Swift geht mit seiner deutschen Übersetzerin Susanne Höbel über eine Anhöhe der South Downs und blickt weit in die Landschaft von East Sussex. Rechts die Dächer der etwa 80 Kilometer südlich von London gelegenen Stadt Lewes. Am Fuß der Anhöhe der an Lewes vorbeifließende River Ouse. Am nebelverhangenen Horizont die vage Ahnung des hinter den hohen Kreidefelsen von Beachy Head und Seven Sisters liegenden Ärmelkanals. I think I've always been drawn to that, to boundaries, frontiers, edges. Ich habe mich immer zu dieser Art von Grenze, Grenzland, Randgebiet hingezogen gefühlt. Teils in diesem elementaren Sinne, wie in Waterland, wo bereits der Titel auf den Zusammenprall zweier Elemente hindeutet. Das Gelände zwischen Land und Wasser. Being on the edge of a territory makes you conscious of, well, that territory is there. What does it mean? Wenn man sich am Rand eines Gebietes aufhält, nimmt man es bewusst wahr und stellt Fragen nach seiner Bedeutung und Beschaffenheit. Der Rand von etwas ist ein Bereich, an dem man die Dinge in Frage stellt, wo man eine Vielzahl schwieriger Fragen nach Identität und Bestimmung stellen kann. On the edge, I would definitely say that you like exploring extremes in people. Am Rande von etwas. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass du in Menschen gern die Extreme erforschst. Extreme Situationen und Zustände und die Gefühle, die auf diese Weise hervorgerufen werden. And this relentless probing into something that is then on the edge. Ja, das ist das Randständige, nur verinnerlicht. Wenn Menschen eine Grenze überschreiten, keine physische Grenze, sondern eine, die in ihnen selbst existiert. Alle Menschen haben ihr eigenes Territorium mit entsprechenden Grenzen Und manchmal bewegen sie sich über diese hinaus. They have to. They're forced to sometimes. Sie müssen. Sie sind manchmal dazu gezwungen. In Ein ernstes Leben, seinem 1980 erschienenen Debütroman, erzählt Swift von den letzten Stunden eines vereinsamten, auf ein unerfülltes Leben zurückblickenden Mannes. In Labyrinth der Nacht durchwacht eine Mutter die letzten Stunden vor Anbruch des Tages, der das Glück ihrer Familie zerstören könnte. In Wärst du doch hier, einem von Swifts stärksten Romanen, ist ein ehemaliger Farmer gezwungen, in die dunklen Regionen seiner Erinnerungen, seiner Versäumnisse und Schuldgefühle vorzudringen. Als sein Bruder 2006 im Irakkrieg stirbt und er den nach England zurückgeführten Leichnam in Empfang nehmen muss. Why do I feel that the sound which we can hear of Skylark all the time, yes. Somehow an English sound. Yeah. When obviously it's not. Ähnlich wie in Letzte Runde und Ein Festtag erzählt Swift auch in Wärst du doch hier die Geschichte eines dem Wandel unterworfenen, in der flüchtigen, schwebenden Zone zwischen dem Vergangenen und dem Kommenden, dahintreibenden England. Ich glaube, sein Werk ist sehr englisch und das durchaus mit Absicht. Er will vermitteln, dass er über England und seine Menschen schreibt. Du sagst es nicht ausdrücklich, aber du schreibst auch nicht über Frankreich. So, I think I write about England, you know, in a way that I can't help, because I'm English. Ich kann nicht anders als über England schreiben, weil ich Englisch bin. Ich beschreibe das, was vor meiner Haustür liegt. Leben ist, was in einem bestimmten Augenblick an einem bestimmten Ort stattfindet. Manchmal wie in einem Festtag auf eine sehr intime Weise. Aber das gilt für das Leben überall, weshalb ich hoffe, dass meine Romane nicht nur von englischen, sondern von universellen Dingen handeln. Es ist unmöglich zu sagen, was die englische Identität ausmacht. Wenn ich hier in den South Downs stehe, fällt es mir nicht schwer, ein herrliches, beinahe patriotisches Gefühl zu verspüren. This is my country. I love it, and I do. Aber zugleich bin ich mir sehr darüber bewusst, dass mein Land viele verschiedene Gesichter hat und für jeden von uns etwas anderes bedeutet. Es ist ein schwer zu fassender Ort. Children, only animals live entirely in the here and now. Kinder, nur Tiere leben ausschließlich im Hier und Jetzt. Nur die Natur hat weder Gedächtnis noch Geschichte. Der Mensch aber, um euch eine Definition zu geben, ist das Tier, das Geschichten erzählt. Wohin er auch geht, er will nicht nur wild aufschäumendes Kielwasser, nicht leeren Raum zurücklassen, sondern ermutigende Spuren, Markierungsbojen von Geschichten. He has to go on telling stories. He has to keep on making them up. Er muss weiter Geschichten erzählen. Er muss weiter Geschichten erfinden. Solange es noch eine einzige Geschichte gibt, ist alles in Ordnung. Zurück in der Stadt blickt Graham Swift neben einer vielbefahrenen Straße von einer Brücke auf den River Wandle hinab, einen schmalen Nebenfluss der Themse, der Wandsworth mit South Croydon verbindet, dem nur wenige Meilen entfernten Londoner Vorort, in dem Swift aufgewachsen ist. Well, it's called the River Wandle, which is how Wandsworth, where I live, gets its name. Er erzählt von seiner behüteten Kindheit. Von dem Wunsch, ein unkonventionelleres Leben zu führen als sein Vater, der nach dem Krieg als Buchhalter arbeitete. Er erzählt von dem Gefühl, im Schatten des Krieges aufgewachsen zu sein, das ihn bis heute nicht verlassen habe. Als ich in den 50er Jahren klein war, konnte ich dieses Gefühl natürlich nicht verarbeiten. Es muss mich auf irgendeine Weise geprägt haben. Sogar als ich in dieser sicheren, vorstädtischen, geordneten Welt lebte, spürte ich irgendwo in mir den Drang zu einem riskanteren Leben. Aber zugleich hatte ich das Gefühl, gerade eben einer Gefahr entkommen zu sein. Das Gefühl, einer Wirklichkeit zu entstammen, in der der Alltag jederzeit von Katastrophen, Gewalt und Krieg weggefegt werden konnte. Ich darf mich glücklich schätzen, in meinem Leben eine lange Friedenszeit durchlebt zu haben. Ich hatte nie etwas mit Krieg zu tun, abgesehen davon, dass er mir ständig durch den Kopf geht und ich darüber geschrieben habe. In jedem meiner Romane spielt Krieg eine Rolle. Swift spaziert weiter Richtung Themse. Ein paar Meilen am Ufer entlang bis ins benachbarte Putney. Er steuert schließlich auf eine nahe der Putney Bridge gelegene Kirche zu. Er überquert den Vorplatz der St. Mary's Church und betritt die kleine, ursprünglich im 15. Jahrhundert erbaute Kirche. Er bleibt einen Moment stehen und hört der Orgelmusik zu, die den Straßenlärm übertönt. Swift erzählt von den Putney Debates, den im Herbst 1647 in St. Mary's abgehaltenen Versammlungen, in denen einzelne Fraktionen der aus dem Bürgerkrieg gegen Charles I. siegreich hervorgegangenen Parlamentarier über eine künftige demokratische Verfassung debattierten. So it was here that English democracy began. Es war also in dieser Kirche, wo die englische Demokratie ihren Anfang nahm. Und die Kirche ist für mich nicht zuletzt deshalb von besonderer Bedeutung, weil die hier erstmals diskutierten demokratischen Ideen sehr viel mit meinem Verständnis von Literatur zu tun haben. Literatur handelt nicht weniger vom ärmsten Mann als vom vornehmsten Mann, um die in den Putney Debates vorgenommene Unterscheidung zu zitieren. Literatur kann ohne Rücksicht auf Rang und Eigentum ebenso von den einfachen, auf den ersten Blick alltäglich anmutenden Menschen erzählen, wie von den scheinbar außergewöhnlichen. Diese Kirche hat außerdem etwas mit einer der 25 Geschichten in England und andere Stories zu tun. Ich betrachte es als demokratisches Buch, weil es von den unterschiedlichsten Menschen handelt, die in diesem Land leben. Ob sie sich für Englisch halten oder nicht, sie alle verbindet, dass sie als Menschen gleich sind. They are equal as human beings and they have all the basic attributes of human beings. Die Story heißt Hämatologie und ist in Form eines fiktiven Briefes verfasst, den der für die Entdeckung des Blutkreislaufes berühmte Arzt William Harvey nach Ende des Bürgerkriegs an einen fiktiven Cousin schreibt. Harvey lebte zwar nicht hier in Putney, aber er verkörperte gewissermaßen die in dieser Kirche diskutierten demokratischen Ideen, die allen Menschen dieselben Rechte zugestanden. In meiner Geschichte lasse ich Harvey schreiben, dass er keiner politischen Partei angehöre, sondern ausschließlich der Partei des Menschen. Ich denke, Fiction all the time is trying to show how we work inside in a not physical way. But nonetheless still in a very democratic way. Und das bringt zum Ausdruck, was ich über Literatur denke. Sie gehört zur Partei des Menschen. Literatur ist immer auf der Seite des Menschen. Als Anatom erklärte Harvey, wie unser Innerstes in physischer Hinsicht funktioniert. Und auch die Literatur versucht zu zeigen, wie es in unserem Innersten aussieht. Zwar nicht in physischer Hinsicht, aber dennoch auf sehr demokratische Weise. Solange es noch eine einzige Geschichte gibt. Begegnungen mit Graham Swift. Eine Sendung von Thomas David. Es sprachen Christine König, Annika Mauer, Joachim Schönfeld und Axel Wandke. Ton Thomas Monajan. Regie Beate Ziegs. Redaktion Carsten Hug.